Herzlich willkommen zu Fadentext, einem Strick-Podcast, in dem ich meine aktuellen Projekte vorstelle, Designer und Anleitungen bespreche und Techniktipps teile. Hallo und herzlich willkommen zu Folge 3. Folge 3 hört sich schon richtig viel an, oder? Es hört sich fast ein bisschen mehr an als 5. Aber für mich hört sich die Zahl 50 auch mehr an als 99. Naja, das ist mein ganz persönlicher Tick. Auf jeden Fall freue ich mich über jeden, der heute wieder dabei ist und die mir zuhört. Und möchte mich zuallererst mal bedanken für die vielen Rückmeldungen zu meiner letzten Folge. Bedanken möchte ich mich bei Klavoll, Stebo79, Onikofora, Fünkchen, Nitikroche All, Ellie15, Kete, Jagoria. Jagoria, vielen lieben Dank nochmal für deinen Tipp zu dem Backloop Cast-On. Das war sehr hilfreich. Jagoria hat mir den Tipp gegeben, doch einfach eine Masche weniger anzuschlagen beim Backloop Cast-On, wenn da eine Schlinge bei mir entsteht und in der darauffolgenden Reihe erst noch eine neue Masche dazu herauszustricken. Ja, fand ich eine super Idee. Danke. Weiterhin bedanken möchte ich mich bei Irina, Kaschne, Romarin 1, Tini, Frau Leo, Domik, Tienschle und bei der Linkshänderin. Romarin 1 lebt in Frankreich und als ich in meiner letzten Folge großzügig mal behauptet habe, dass die französischen und die US-Nadelstärkengrößen die gleichen waren, hat sie mir direkt nochmal geschrieben und gesagt, nein, das ist falsch. Und zwar sind die deutschen und die französischen Nadelstärkengrößen de facto identisch. Also das heißt, die Franzosen messen ihre Nadelstärken auch in Millimeter, was jetzt so im Nachhinein auch durchaus logisch erscheint für mich. Ich habe keine Ahnung, wie ich damals auf die Idee gekommen bin. Wahrscheinlich, weil ich das Gefühl hatte mal wieder, dass die Nadelstärken in den Anleitungen von Cheval Blanc zu groß angegeben werden. Aber ich bin ja sowieso ganz persönlich immer oft der Meinung, dass Nadelstärken zu groß angegeben sind. Und ja, wie gesagt, fällt auch in die Rubrik meine ganz persönlichen Ticks. Gut, dann möchte ich euch noch einen kleinen Tipp geben. Und zwar habe ich überlegt, ob es eine Möglichkeit gibt, euch mitzuteilen, am besten direkt, wenn ihr den Podcast downloadet, ab welcher Minute ich mit welcher Rubrik anfange, sodass ihr bei Bedarf einfach mal vor- oder zurückspringen könnt. Also wenn euch ein Thema nicht so interessiert, dass ihr einfach zur nächsten Rubrik übergehen könnt oder wenn ihr irgendwas nochmal hören wollt, dass ihr da zurückspulen könnt. Ich glaube, die einfachste Möglichkeit ist einfach, wenn ich das in meinem Blog ganz oben nochmal unter der Überschrift direkt einfüge und ich werde es diesmal auch mal ausprobieren, nur um zu gucken, ob das so klappt. Ich habe das eigentlich schon mal mit der letzten Folge so gemacht und da steht es dann zwar immer in den Shownotes drin, ab wann ich mit welcher Rubrik anfange, aber wenn ich das mir über mein iPhone, was zugegebenermaßen auch schon recht alt ist, angucke, über meine Podcast-App, dann ist das nicht immer, also dann steht nur, wann ich mit meiner ersten Rubrik anfange, aber irgendwie fehlen die restlichen Infos oder die restlichen Bereiche werden da nicht mehr angezeigt. Und ja, ich gucke, dass ich da ein bisschen für euch die Bedienbarkeit erleichtere auf jeden Fall. Ich bin auch eine fleißige Podcast-Hörerin und weiß sowas auch immer total zu schätzen. Gut, dann werde ich auch diesmal probieren, nicht so ins Mikro zu schnaufen wie Darth Vader. Also irgendwie finde ich lustig, es hat von euch noch nie jemand irgendwas dazu gesagt, aber immer wenn ich mal meine Folgen mal durchhöre, um die nochmal nachzueditieren oder die größten Fehler rauszuschneiden, dann habe ich manchmal das Gefühl, ich schnaufe ins Mikro wie Darth Vader. Wisst ihr, was ich meine? Naja gut, also ich schaue mal, ob ich da was verbessern kann an der Technik. Aber jetzt endlich zu dem Podcast und zu dieser Folge. Die Themen dieser Folge sind in der Rubrik aktuelle Projekte Knopfblendenverstärkungen und Fertiggestelltes. Der Anleitungsbereich enthält eine hübsche Idee für Resteverwertung und eine geschickte Kombi aus horizontalen und vertikalen Linien. Und ganz zum Schluss erzähle ich in der Rubrik Techniktipps, warum die Häkelnadel zu meinem liebsten Notfallhelfer mutiert ist. Dann komme ich mal zu meinen aktuellen Projekten und fange direkt an mit meiner Strickjacke. eine Strickjacke in einem Lace-Muster, die ich aus Holz Noble und Phyllis Biagioli Lambswool zusammen verstricke. Ich verstricke die mit einer Nadelstärke Nummer 3 und die Wolle flufft auch schön auf beim Waschen. Habe ich schon mal Probe gewaschen zwischendurch. Hat sich jetzt eigentlich nicht groß verändert in Größe und Länge und deswegen bin ich zuversichtlich, dass das ganz gut klappt. Das ist überhaupt die dankbarste Wolle, oder? Die sich nicht groß verändert beim Waschen. Also finde ich jedenfalls. Die Jacke stricke ich nach einer finnischen Anleitung. Die nennt sich Noilottu Naisen Pitsitaki und stammt von der Designerin Aya Viitala. Ich bin ganz ehrlich, ich habe an der Jacke weniger gestrickt als darüber nachgedacht. Aus den unterschiedlichsten Gründen. Auf einen Grund komme ich nachher in der Rubrik Techniktipps nochmal zu sprechen. Der andere Grund waren eure vielen Rückmeldungen zu meiner letzten Folge. Da habe ich ja in der Rubrik Techniktipps mich ausgelassen zum Thema Knopflöcher. Und dann habe ich so Kommentare erhalten von Hörerinnen, die auch ganz oft bei den amerikanischen Podcasts oder bei dem amerikanischen Podcast Knitmore Girls reinhören. Und das ist ja ein Mutter-Tochter-Podcast und die haben das sich so angewöhnt, in Strickjacken die Knopfleiste immer oder die Knopfblende immer nochmal zu verstärken mit Webband. Und insofern, als ich diesen Podcast auch regelmäßig höre, war mir die Technik jetzt nicht total fremd. Ich habe mir dazu auch schon mal ein Tutorial angesehen. Also die Knitmore Girls haben dazu tatsächlich vor ein paar Jahren eine Videoanleitung aufgenommen, wo sie zeigen, wie man dieses Webband einnäht. Und wie gesagt, mir war das nicht fremd. Ich bin aber immer noch nicht so ganz überzeugt, ob ich das tatsächlich mache. So. Und jetzt hole ich ein bisschen aus. Und wer jetzt sich nicht so dafür interessiert, der kann ja auch einfach ein bisschen vorspulen. Also, genau, ich habe mir diese Videoanleitung angeguckt. Ich habe mir daraufhin auch nochmal diverse Beiträge im Internet einfach auf Blogs angeguckt. Und ich persönlich finde diese Verstärkung aus Stoff nicht unbedingt optisch schön. Beziehungsweise finde ich, man muss da schon ein sehr, sehr gutes Händchen haben und mit großer Sorgfalt nähen, damit diese Verstärkung schön aussieht. Und die Wahrscheinlichkeit, dass es schief aussieht oder scheps, ist relativ groß meiner Meinung nach, weil ich glaube, dass es leicht passiert, dass man die Naht mal schief macht. Gut, kommt nochmal drauf an, ob man jetzt mit einer Nähmaschine oder mit der Hand näht, sehe ich ein, aber man muss schon sehr sauber nähen und man muss auch gucken, dass man die Strickjacke, also das ist ja gestrickt, dass man das nicht zu sehr dehnt, sonst wirft es mit dem Webband an auch nochmal Falten und ja, ich bin nicht überzeugt und ich habe jetzt auch, wie gesagt, auf verschiedenen Blogs geguckt und ich muss ganz ehrlich sagen, und das ist vielleicht jetzt auch nicht unbedingt das Netteste, aber das, was ganz viele da stolz in die Kamera halten, finde ich auch nicht schön. Punkt. Klar, wenn man das zum ersten Mal macht, dann entstehen da Falten, dann hat man ausgefranste Stellen, dann hat man schiefe Nähte. Ich finde nur, wenn ich jetzt gar keine Verstärkung dran habe, ist es vielleicht immer noch nicht total schön, wenn es mit der Zeit ausleiert. Es ist aber wahrscheinlich nicht so offensichtlich hässlich, Entschuldigung nochmal für die Wortwahl, wie eine schief angenähte Knopfleiste oder Knopfleistenverstärkung. Ich persönlich verstehe auch nicht, warum bei den Knitmore Girls immer nur davon gesprochen wird, die Knopfleistenseite zu verstärken und nicht die Seite, auf der die Knopflöcher sind. Ich habe noch nie, eine Strickjacke gestrickt und getragen. Das ist wahrscheinlich vielmehr da die Erfahrungswerte, aber ich würde jetzt denken, dass eine Knopflochseite noch mehr ausleiert als eine Knopfblende, wo die Knöpfe dran sind, weil wenn ich die Knöpfe selber kann ich ja mit so Gegenknöpfen nochmal verstärken Aber die Knopflochseite, wo die Löcher sind, kann mir vorstellen, dass die viel eher ausleiern, weil man eben, also man hat zwar Zug auf der Knopfblende, aber der Zug, also man zieht die ja auch durch die Knopflöcher durch und dadurch weiten sich die Knopflöcher und ich glaube, die leiert viel mehr aus als jetzt unbedingt die Knopfseite. Also das ist das Erste, was ich nicht verstehe, dass ja die Knopflochseite ignoriert wird. Dann kommt für mich persönlich jetzt mal dazu, auf dieser ganzen Pro-Kontra-Liste, die ich für mich schon zu dem Thema im Hinterkopf mal erstellt habe. Ich trage meine Strickjacken meistens geschlossen tatsächlich. Also die Strickjacken, die Knöpfe haben, die trage ich eigentlich wie ein Pulli immer oben drüber, weil ich meistens auch zu faul bin, da groß rumzuknöpfen. Dann habe ich in meinem Kleiderschrank noch zwei offene Strickjacken, aber da sind keine Knöpfe dran. Die trage ich dann konsequent offen. Sprich, ich nutze die Knopflochleiste eigentlich gar nicht so wirklich. Und dann kommt für mich noch erschwerend dazu, dass meine Nähmaschine kaputt ist und ich halt komplett alles von Hand einnähen müsste. Und ich habe noch nicht mal so das Problem damit, jetzt unbedingt von Hand das Webband einzunähen. Das finde ich jetzt nicht so schlimm. Aber was ich nicht so ganz nachvollziehen kann, also ich müsste halt die Knopflöcher selber auch reinschneiden in das Webband und müsste das Knopfloch dann nochmal von Hand mit Nadel und Faden verstärken. Und selbst dann, also wenn ich, sagen wir mal, ich nähe das Webband mit den Löchern drin an die Knopflochblende, dann würde ich den Knopf immer noch erst durch das Gestrick knüpfen müssen und dann durch diese Blende. Und irgendwie finde ich das total unlogisch, irgendwie kann ich da, macht das in meinem Gehirn gerade noch gar keinen Sinn. Gut, also mein Fazit ist jetzt erstmal, ich warte mal, wie viel Zeit und Muße ich habe, das auszuprobieren. Vielleicht probiere ich es auch einfach mal aus, einfach aus Spaß an der Freude und damit ich ein bisschen experimentiert habe. Ich meine, ich experimentiere ja wirklich gerne. Vielleicht kommt dabei sogar wirklich was Positives rum. Es gibt ein Tutorial von einer deutschsprachigen Bloggerin, die heißt Fröbelina und näht sehr viel, ihrem Blog nach zu urteilen, und strickt auch ganz viel. Und die hat nochmal ein bisschen an dieser Knopflochblendenverstärkung quasi gebastelt. Sie hat kein Webband verwendet dafür, sondern Stoff, den sie doppelt genommen hat. Und da muss ich sagen, also das sieht tippitoppi ordentlich aus. Da sieht man halt auch, dass es jemand gemacht hat, der viel näht und der da auch ein bisschen sich auskennt auf dem Gebiet. Und ja, zusätzlich bin ich auch tatsächlich motiviert worden jetzt durch die letzte Folge des Handgemacht-Podcasts von Susanne. Susanne ist Creative Mother of Ravelry und hat in ihrer letzten Folge vom Handnähen erzählt und ja, dass es wirklich Spaß macht. Und ja, ich glaube, ich probiere es jetzt einfach mal aus. Und wenn ich dann merke, das ist doch nichts für mich, und es sieht wirklich schief und blöd und hässlich aus, dann lasse ich's. Und dann ist es auch okay. Ja, das war jetzt so mein großer Exkurs zum Thema Knopfleistenverstärkung. Ja. Letzten Endes habe ich an der Jacke, wie gesagt, nicht wirklich viel gestrickt. Ich habe einmal die Armkugel eingestrickt. Und sehr viel weiter bin ich da auch nicht gekommen, aber ich bin soweit eigentlich zufrieden, weil jetzt den Ärmel noch fertig zu machen und dann den zweiten Ärmel diesen Monat, das müsste eigentlich zu schaffen sein. Und ich hatte mir so vorgenommen, dieses Jahr so 3 Oberteile zu stricken ungefähr. Das wäre ein richtig guter Schnitt für mich, da wäre ich richtig gut dabei. Das wäre dann immerhin schon mein zweites Oberteil. Ja, Daumen hoch, ist ein super Schnitt für mich. Und dann, ja, warum habe ich bloß den Viertelärmel da gestrickt? Ich habe mich spontan verliebt in eine neue Anleitung, und zwar in das Pattern Seashell von Nicola Susan. Das Pattern ist im Mai oder Juni erst herausgekommen und kostenlos über Ravelry erhältlich. Ich finde es total schön. Es sieht wirklich aus wie eine Muschel, wie der Name schon sagt. Ist, glaube ich, ein halbrundes Tuch, nennt man das in der Fachsprache, glaube ich. Ich bin da nicht so bewandert, ihr müsst mich entschuldigen, aber ich bin da nicht so bewandert im Tücherstricken. Ich stricke eigentlich sonst keine Tücher. Ich finde die nämlich meistens eher unpraktisch. Ich stricke mir eher so Loops oder Cowls oder Schals, wenn überhaupt. Aber das Pattern hat mich direkt angesprochen, weil es nämlich nicht in Kraus rechts ist. Und Krausrechts ist auch nicht so mein Fall, gefällt mir auch nicht so. Ich entschuldige mich schon mal, dass in dieser Folge ständig die Rede davon ist, was mir nicht gefällt, aber ich bin auch ehrlich, es ist so. So, und ich finde, ich muss mich dafür auch nicht entschuldigen. Ich mag Krausrechts nicht. Krausrechts ist ein bisschen wie Vanillepudding. Und ich meine, wer isst Vanillepudding, wenn er zum Beispiel Himbeerjoghurt haben kann oder Schokoladeneis? Hm? Ja gut, wahrscheinlich sind bei euch jetzt oder unter meiner Hörerschaft ganz viele, die Vanillepudding mögen. Egal, ich mag Schokoladeneis und Himbeerjoghurt und insofern mag ich auch Tücher wie Seashell lieber, die statt in Krausrechts eben in Rippen gestrickt sind, die vertikal verlaufen. Also das war so ein vertikales Rippenmuster. Und was ich total cool fand, die Designerin hat sich da echt an wirkliche Muscheln angelehnt mit ihrem Muster. Es gab nämlich immer regelmäßig eine sogenannte Wachstumslinie. Und die hat sich dadurch geäußert, dass immer im rechts bzw. im linken Teil immer noch eine Masche zugenommen wurde. Und dadurch sah es wirklich so aus wie eine Wachstumslinie bei Muscheln. Fand ich echt clever und schön. Und ich habe das Tuch auch schon anprobiert. Es ist nicht so groß geworden, weil die Anleitung eigentlich für 800 Meter vorgesehen ist. Ich hatte aber nur 600 Meter. Macht aber nichts. Ich habe fast komplett geschafft zu stricken. Und auf die letzten Meter ist mir dann aber tatsächlich ein bisschen das Garn ausgegangen. Jetzt ist der Schal relativ klein, aber wie gesagt, für mich ist es super praktisch, weil so wie ich ihn mir jetzt rumwickel, ist es echt wie ein kleiner Schal und super alltagstauglich für mich. Bin ich auf jeden Fall total zufrieden mit und glücklich. Und ich glaube, ich werde mir sogar noch ein zweites davon stricken, weil es mir so gut gefällt. Also es war echt so, ich habe die Anleitung gesehen, ich habe an meine Wolle gedacht, die ich da noch hatte. Und zack, bumm, war die Anleitung ausgedruckt, hatte ich angeschlagen und ich habe, glaube ich, 2 Wochen an nichts anderem gestrickt. Das war so witzig. Und dann waren wir im Urlaub oder hatten so eine Art Kurzurlaub. Wir waren für 3-4 Tage in Dresden und waren im Elbsandsteingebirge wandern. Und dann habe ich mich nachmittags noch so ein bisschen auf unsere Terrasse gesetzt von dieser Pension, wo wir waren. Erst habe ich mit meinem Mann dann Eis gegessen und dann ist er früher aufs Zimmer und dann habe ich da gesessen und auf die Elbe geguckt und gestrickt und es war herrlich. Bis zu dem Moment, wo der Kellner kam, an den Tisch mehrfach gerempelt ist und irgendwann zu mir gesagt hat, und ihr zwei, wollt ihr noch was? Und da wusste ich dann, okay, also bin indirekt rausgeworfen worden. Aber never mind, das war dann einfach mal im Juni mein Beitrag zum öffentlichen Stricken, auch wenn das nicht am Worldwide Knit in Public Day stattgefunden hat, der ja am 18. Juni, glaube ich, war. Ja, ansonsten Trommelwirbel, sind auch endlich meine Ginkgo-Socken fertig geworden. Da hatte ich eigentlich irgendwie so gar keine Lust mehr drauf, die fertig zu stricken. Das Muster ist eigentlich total schön und die Anleitung auch super geschrieben. Ich habe nach der Anleitung Toe-Up-Ginkgo-Socks von Kiyoko Nakayoshi gestrickt und habe dafür eine Farbverlaufswolle von Langjans verwendet. Und ich glaube, ich bin diese Farbverlaufswolle einfach über. Das ist ja meistens so eine Dochtwolle. Single Ply nennt sich das oft und ich finde es super anstrengend, dass da oft der Faden so dicker und mal dünner wird und es ist auch nicht wirklich eine Wolle, die schön ist zu ribbeln, das verfilzt sich auch sehr leicht. Ja, ich glaube, ich habe es einfach satt und ich hoffe einfach, ich werde das nächste Mal, wenn ich im Laden bin, mich daran erinnern, dass ich so eine Wolle nicht gerne verstricke, egal wie schön die Farben sind und ich hoffe, dass ich sie dann auch mal liegen lassen kann. Genau, das war es eigentlich soweit von meinen Projekten, an denen ich aktuell dran bin. Ach ja, die Decke, da habe ich jetzt auch 75 Quadrate insgesamt wieder geschafft, bin also voll in meinem Soll und wenn ich in dem Tempo weitermache, dann habe ich bis Ende September auch hoffentlich alle Quadrate schon mal aneinander gestrickt. Das wären dann immerhin 120 und wenn ich das schon mal geschafft hätte, würde ich sagen, ist einiges erledigt. Dann würde im Prinzip nur noch so der Rand fehlen und da bin ich noch mal überlegen, was ich dran mache. Also ob ich da einen I-Cord-Rand dran stricke oder mir nochmal eine andere Lösung überlege. Ich hätte gerne so ein schönes Zopfmuster, muss ich sagen. Einfach so, also muss kein großes sein, sondern ich dachte an so einfach verschränkte Zöpfe. Also es gibt, glaube ich, ein so ganz einfaches Muster, wo man immer nur zwei Maschen jeweils miteinander verkreuzt. Oder ich glaube, vielleicht ist es sogar nur eine Masche. Dann würde das Zopfmuster nur über zwei Maschen laufen. Und es sieht eigentlich richtig schön aus. Ich weiß nur nicht, ob sich das wirklich so ausführen lässt. Das müsste ich jetzt dann erst nochmal nachgucken. Aber wie gesagt, dafür habe ich ja dann auch noch, oder damit habe ich ja dann noch wirklich noch bis September Zeit. Und damit kommen wir zu meiner Pattern-Rubrik. Der Anleitungsbereich fällt diesmal ein bisschen kleiner aus, aber ja, ich würde sagen, klein, aber fein dafür. Und zwar habe ich mir diesmal drei Anleitungen ausgesucht, die ich gerne vorstellen würde, eben weil sie mir wirklich gut gefallen. Und wenn ich ein Oktopus wäre und mehr Hände hätte oder einfach mehr Strickzeit zur Verfügung hätte, dann ja, hätte ich die vielleicht schon längst angeschlagen. Wobei, ich muss mich korrigieren. Also im Moment nutze ich meine Freizeit auch unheimlich gerne, um andere Sachen zu machen, als nur zu stricken. Das wäre ja auch ein bisschen langweilig, oder? Ich meine, gibt ja noch so viel anderes, was man machen kann. Und gerade im Sommer, finde ich, hat man da so viel Lust, irgendwie die Zeit draußen zu verbringen, wenn die Sonne scheint. Da kann man das Stricken auch mal ein bisschen auf den Winter verschieben. Und die Queue wachsen lassen bei Ravelry. Was mir richtig gut gefällt, und zwar schon seit längerer Zeit und wo es mir wirklich in den Fingern kribbelt, ist die Anleitung Stripes and Blocks Loop von Ella Torrente. Ella Torrente ist eine Designerin, die nicht so super bekannt ist, glaube ich, aber die, finde ich, immer schöne Sachen macht, auch wenn sie wenig beachtet wird oder wenn es noch nicht viele Projekte gibt, meistens bei ihren Anleitungen. Also viele ihrer Anleitungen haben noch nicht viele Projekte. Gut, das heißt jetzt nicht, dass sie wenig beachtet ist. Die Anleitung Stripes and Blocks Loop mag ich deswegen so gerne, weil man da, glaube ich, super gut Reste verwerten kann. Das ist ein Loop, der ein bisschen länger ist und der so aussieht, als könnte man ihn auch vielleicht sogar doppelt um den Hals schlingen. Also wäre jetzt eine super Anleitung für den Herbst. Passend dazu gibt es auch noch eine Mütze. Ich dachte zuerst, als ich das Muster gesehen habe, also das wird in zwei bis drei verschiedenen farbigen Wollen verstrickt. Und als ich zuerst die Anleitung gesehen habe, dachte ich, das Muster wäre ein Broken Seed Stitch. Ist es aber nicht. Es ist eine Art Hebemaschenmuster, die ich total schön finde. Und wo der Vorteil ist, dass sie ähnlich wie beim Broken Seed Stitch eben verschiedenfarbige Garne gut miteinander kombiniert, finde ich. Also ich könnte mir vorstellen, dass es auch ein gutes Projekt wäre, wenn man verschiedene Reste hat, die farblich erstmal nicht so ganz toll harmonieren, aber einen guten Kontrast miteinander ergeben. Also zum Beispiel Grau mit einer Neonfarbe oder mit einer ganz bunten Farbe, dass man die mit einem Uni-Garn kombiniert. Und die Anleitung ist auch fürs Boardweight-Garn geschrieben. Und ich würde mal sagen, das schreit ja geradezu danach, Sockenwollreste zu verstricken. Oder wenn man jetzt nicht so empfindlich am Hals ist oder wenn man tatsächlich noch Reste aus Merino-Sockenwolle hat, glaube ich, kann man da einiges verwurschten in dem Loop. Ich merke es mir auf jeden Fall vor, weil ich ja sowieso ganz viele Reste habe im Moment und froh bin, wenn ich die mal irgendwie verstricken kann. Und jetzt habe ich tatsächlich auch noch mal eine ganze Tüte mit Sockenwollresten dazu bekommen. Als ich einer Freundin geholfen habe zu entrümpeln, hat sie mir noch mal so eine Tüte in die Hand gedrückt. Und ja, mal gucken, ob ich davon was verstricke dafür oder eben auch für eine passende Mütze. Die nächste Anleitung, auf die ich in den letzten Tagen aufmerksam geworden bin, ist von der Designerin Hinterm Stein und heißt Corrugated Box. Das ist eine Pullover-Pattern. Die Anleitung ist im März letzten Jahres erschienen und mir damals schon aufgefallen. Ich weiß nur, dass ich damals erst gedacht habe, das ist gar nichts für mich, das ist bestimmt total unvorteilhaft. Und zwar, es ist ein Pullover, der von oben nach unten gestrickt wird und man hat quasi über der Brust horizontale Streifen. Also man fängt oben an zu stricken, hat so einen Boatneck, also ein bisschen einen weiteren Ausschnitt, der aber trotzdem, also einen weiten, aber hochgeschlossenen Halsausschnitt. Und da fängt man direkt schon an mit diesen horizontalen Rippen, die sich dann runterziehen bis zu den Ärmeln und da halt eben fortlaufen. Und überhalb der Brust, da fängt man dann an, glatt rechts zu stricken. Und ich habe ein bisschen mehr Brust und deswegen dachte ich eigentlich, dass es meinen Busen entweder unschön betonen würde oder vielleicht sogar optisch ein bisschen nach unten drucken würde oder wie gesagt, in welcher Weise auch immer, dass es unvorteilhaft wäre für mich. Ich habe jetzt aber ein paar Projekte mir angeguckt und finde gar nicht, dass es unvorteilhaft ist. Im Gegenteil, egal welche Trägerin man sich mit welcher Figur anzieht, ich finde, das sieht bei allen richtig gut aus. Okay, auf so Puppen kann man es immer schlecht abschätzen. Also ich weiß es wirklich schon immer zu schätzen, wenn sich tatsächlich reale Menschen mit dem Pulloverstück da vor die Kamera wagen. Da bin ich immer ganz dankbar. Es sieht wirklich sehr, sehr hübsch aus, egal wie gesagt, welche Größe und welche Figur die Trägerin hat. Und noch dazu verlaufen auch seitlich so vertikale Linien, jeweils seitlich an der Taille und über die Hüfte. Und es sieht richtig schön aus, gefällt mir richtig gut. Und es wirkt auch wie so ein Pullover, den man recht lässig und locker tragen kann. Ja, den werde ich mir auf jeden Fall schon mal in die Queue packen und vormerken. Ich habe es noch nicht verraten. Ich hatte mir eigentlich für September vorgenommen, endlich mal eine andere Anleitung zu stricken, die ich auch schon seit 3 Jahren stricken will. Und deswegen hatte ich ganz dringend mir schon vorgenommen, die zu stricken. Aber wenn ich eben diese Anleitung sehe, dann bin ich ganz, ganz doll mit mir am Zweifeln, ob ich nicht eben doch dieses Pullover-Pattern vorziehen soll, weil es ist sehr schön und spricht mich im Moment auch sehr an. Das ist lustig, wie sich so Geschmäcker verändern. Ich dachte früher zum Beispiel immer, dass überschnittene Ärmel nichts für mich wären, weil sie ja auch manchmal, je nachdem, welche Anleitung man hat oder je nachdem, welches Kaufoberteil man anhat, machen die ja oft auch Fledermausärmel, wenn die relativ weit geschnitten sind. Aber ich habe jetzt mir vor einem halben Jahr oder so eine Überziehjacke gekauft und die hat auch so überschnittene Ärmel und die sitzt mega gut hinten am Nacken und an den Schultern und ich kann nicht sagen, woran es liegt. Also wie gesagt, die ist geschnitten mit 2 sich überlappenden Fronten. Ich hoffe, ihr könnt euch das jetzt vorstellen. Sie hat so 2 überlappende Fronten, hat keine Knöpfe und fällt dadurch offen und macht halt so einen Flatterrand vorne. Da dachte ich auch immer bei so Hängerteilchen übrigens, bis vor einem halben Jahr dachte ich, das steht mir überhaupt nicht. Und dann habe ich es einmal im Laden anprobiert und es hat mir super gut gefallen. Und jetzt möchte ich mir am liebsten 10 Teile davon auf einmal stricken. Und es ist ja jetzt echt nicht neu, dass die in sind. Also so eine Anleitung wie Vitamin D oder Komodo von Nicola Susan fällt mir auch spontan ein. Da ist es ja auch so, dass die vorne so offene Blenden haben und ein bisschen loser schwingen. Und dann dachte ich auch immer, das steht mich nicht, das macht mich irgendwie klein oder dick oder was man auch für Gedanken hat, was es mit einem macht. Ich dachte immer, es würde unvorteilhaft an mir aussehen. Und wie gesagt, seitdem ich das im Laden anprobiert habe, bin ich jetzt richtig angefixt und möchte das ganz schnell haben. Und aus dem gleichen Grund, weil ich immer dachte, das würde mir nicht stehen, habe ich auch mir nie einen Pullover mit überschnittenen Ärmeln stricken wollen. Aber wie gesagt, seitdem ich jetzt dieses Jäckchen da habe, bin ich da schwer dabei, meine Gedanken nochmal zu revidieren und will es zumindest mal ausprobieren. Es könnte auch sein, dass bei dieser Jacke, die ich habe, dass vielleicht einfach die Rückenweite nicht so weit ist wie vorne. Das ist auch so eine kleine Info, die ich mal bei Hannah Fettig aufgeschnappt hat. Die hatte ja auch mal einen Podcast. Mir fällt ganz spontan nicht ein, doch ich glaube, der heißt Knit FM. Und der war super informativ, was so Designgeschichten angeht und Wolle und Fasern. Und da hat sie auch mal davon gesprochen, als es um Design und um Passform ging, dass im Schnitt bei so offen hängenden Jacken das immer gut ist, wenn hinten im Schulterbereich, wenn die tatsächlich hinten im Zweifelsfall ein bisschen enger sind als vorne, weil ich meine, vorne hat man ja den Busen, da braucht man eh ein bisschen mehr Platz quasi für die Oberweite. Aber die Rückenweite ist ja im Prinzip schon ein bisschen weniger. Und sie hat davon gesprochen, dass es schon schlauer ist, wenn man guckt, dass man vielleicht sogar, ich glaube, sie hat sogar von 2 bis 5 Inches negativ Ease gesprochen. Also das würde ja so 5 bis 10, ja, 5 bis ungefähr 12 Zentimeter an Minderweite entsprechend. Also sie meinte, wenn man das hätte, dass es manchmal richtig gut sitzen würde. Oder dass es überhaupt wichtig ist für so offen hängende Jacken, dass man eine exakte Schulterweite möglichst hat und dass solche Jacken eben nicht so lose auf den Schultern oben sitzen. So, und jetzt habe ich so viel vor mich hin monologisiert über überschnittene Ärmel und die perfekte Rückenbreite, dass ich fast verschwitzt hätte, das dritte Pattern noch zu erwähnen, das ich besonders interessant finde im Moment. Und zwar ist es Headland von Elizabeth Doherty. Es ist ein Pullover mit, überschnittenen Ärmeln aus Fingering Weight Garn und der ist gestreift. Und wenn man erstmal die Anleitung an sich sieht, dann ist die nicht sehr spektakulär. Da geht es mir ähnlich wie bei der Anleitung Corrugated Box von Hinterm Stein, dass ich mir denke, ja, ist halt ein Pullover, ne? Aber wenn man durch die Projekte klickt, dann fällt schon auf, dass er an fast jeder Frau mit jeder Figur richtig gut sitzt. Ähnlich wie die Anleitung von Hinterm Stein ist der Pullover eher etwas weiter geschnitten. Allerdings hat die Designerin auch geschrieben, dass sie durchaus etwas mehr Weite eingeplant hat bei diesem Pullover, aber dass er nicht zu boxy wirken soll und ich finde, das tut er auch nicht. Also man sieht bei allen Frauen, die die Ärmel hängen lassen auf den Projektbildern, dass nicht so viel Stoff unter den Ärmeln ist und dass er doch noch zumindest an den Ärmeln körpernaher geschnitten ist. Ja, wie gesagt, der ist von oben gestrickt. Ich weiß gar nicht, ob ich das schon erwähnt hatte. Der Ausschnitt ist etwas weiter, so eine Mischung zwischen Scoopneck und Boatneck, würde ich sagen. Und ich kann mir vorstellen, dass es ein tolles, klassisches Teil nochmal im Kleiderschrank wäre. Vielleicht habe ich ja auch Glück und schaffe dieses Jahr tatsächlich 4 Oberteile zu stricken. Ich glaube, so ein Pullover hat man ja auch sehr schneller gestrickt als eine Strickjacke, weil man da halt auch nicht so viel Feinarbeit am Schluss noch machen muss. Von daher, vielleicht schaffe ich das noch, da würde ich mich echt freuen. Und damit wären wir beim Thema Techniktipps. Diesmal möchte ich darüber reden, warum die Häkelnadel langsam zu meinem besten Freund mutiert. Und zwar kann ich da fast so ein bisschen anknüpfen an mein Thema der ersten Folge. Und ich weiß nicht, wer von euch regelmäßig reinhört schon oder da reingehört hat. Ich hatte in meiner ersten Folge darüber geredet, wie ich Maschen für meinen Halsausschnitt aufgenommen habe. Und da habe ich ja schon davon gesprochen, dass ich mit der Häkelnadel einmal rund um den Halsausschnitt zuerst Kettmaschen gehäkelt habe und dass ich dann anschließend aus jeder einzelnen Kettmaschennaht quasi nochmal eine Masche wiederum mit der Stricknadel aufgenommen habe und dass dadurch für mich ein echt schöner, sauberer Abschluss entstanden ist, beziehungsweise eine richtig schöne, saubere Blende für meinen Halsausschnitt. Und um was Ähnliches geht es diesmal, als ich mich damit konfrontiert gesehen habe, wie ich am besten die Ärmel an meiner Strickjacke einstricke. Ich wusste direkt, ich möchte die von oben einstricken, die Ärmel. Ich habe auch schon das ein, zwei Mal probiert und weiß mittlerweile auch, wie ich da am besten vorgehe. Also wenn es darum geht, in welchen Abständen ich die Maschen aufnehme und wie ich quasi die Armkugel forme, dann habe ich da mittlerweile für mich einen ganz guten Weg und eine ganz gute Methode gefunden, wie ich das kalkuliere. Ich glaube, ich werde da auch in einer der folgenden Episoden mal darüber reden, aber da muss ich mich nochmal gründlicher, in meine Notizen gucken, damit ich nicht dann das nächste Mal Quatsch erzähle und eine von euch strickt so eine Armkugel nach und oh, da hätte ich ein schlechtes Gewissen, wenn das schief geht. Das ist nämlich nicht so toll, wenn man die ribbeln muss. Da muss man, also ich stricke die Armkugel mit verkürzten Reihen von oben ein Und wenn man die eben ribbeln muss, dann muss man quasi ja zurückstricken, um die Randmaschen am Armausschnitt aufzufangen. Und das macht nicht so viel Spaß. Ich glaube, da würde es dann ganz viele Voodoo-Puppen mit meinem Namen drauf geben, die verschiedene Leute häkeln oder stricken oder weben und mit selbstgesponnener Wolle und die dann diese Puppe quasi voller Wut auf mich besticken. Aber zurück zum Thema. Wie ich gerade erwähnt habe, strickt man eine Armkugel, wenn man sie von oben einstrickt, eben mit verkürzten Reihen ein. Das heißt, normalerweise nimmt man rund um den Armausschnitt eine bestimmte Anzahl an Maschen auf. Also normalerweise ist es ungefähr jede zweite oder jede dritte Masche, die man aufnimmt. Und hat die dann auf seiner Nadel und dann fängt man eben, also entweder fängt man unten an, an der Achsel, strickt eine halbe Reihe hoch bis zum Schulterpunkt und fängt damit den verkürzten Reihen an, oder man fängt direkt oben am Schulterpunkt mit den verkürzten Reihen an, und so ist das auch, wie ich es mache. Also ich, wie gesagt, nehme direkt am Schulterpunkt, fange an, nehme die Maschen rund um den Armausschnitt auf. Ich nehme in aller Regel jede zweite Masche auf oder aus jeder zweiten Reihe eine Masche auf. Plus von den abgeketteten Unterarmmaschen nehme ich alle auf. Genau, und dann habe ich eine bestimmte Anzahl an Maschen. Und dann bin ich da einmal rum quasi und bin wieder oben am Schulterpunkt. Und dann fange ich eben an, mit verkürzten Reihen die Armkugel einzustricken, indem ich eine bestimmte Reihe von Maschen hinstricke, eine Wendemasche mache, zurückstricke, Wendemasche mache und so weiter, bis eben die Armkugel komplett gestrickt ist, ich auf der Höhe der Achsel bin und rund stricken kann. Und meine allerliebste Art, verkürzte Reihen zu stricken, sind das die Wrap and Turn. Oder ist das die Wrap and Turn Methode? Ich habe, als ich angefangen habe mit dem Stricken und als ich Socken gestrickt habe, auch die German Showdrows immer benutzt, aber da sind bei mir immer Löcher entstanden. Und diese Methode mit den Umschlägen und mit den Wickelmascheln ist für mich eine ganz tolle Methode, um zu vermeiden, dass ich Löcher habe. Und bei Socken mache ich das auch nach wie vor noch so. Mir ist nur aufgefallen, als ich angefangen habe mit dem Ärmel einstricken, dass, wenn ich Wickelmaschen mache, dass das nicht so schön aussieht am Rand. Und es ist nun mal so, dass die Armkugel direkt auf der Sichthöhe ist, und wenn da was schief ist oder wenn es einen unschönen Rand gibt, dann fällt es halt direkt optisch ins Auge. Das ist echt nicht so toll. Und ja, da habe ich, also bin ich mir bei meinem ersten Modell, war das nicht so schön. Bei meiner zweiten Jacke habe ich dann probiert, die Wickelmaschen verschränkt abzustricken. Also einfach immer auf der rechten Seite habe ich die einfach durch Knit Through the Back Loop, wie nennt man das auf Deutsch? Also ich habe versucht, die quasi verdreht abzustricken, nennen wir es einfach so. Und als ich zurückgestrickt habe, links habe ich es genauso einfach auch wieder verdreht abgestrickt. Und dadurch sah es nicht mehr ganz so schlimm aus, aber es war halt immer noch deutlich sichtbar. So diese Linie einfach, es hat so eine nicht so schöne Linie ergeben. Und ich glaube, es gibt auch unterschiedliche Art und Weisen, wie man seinen Wrap and Turn strickt. Wenn ihr dann eine Methode habt oder wenn eure Methode so ist, dass das total unsichtbar ist, dann Gratulation. Ihr habt alles richtig gemacht und das gleich auf Anhieb. Wie gesagt, bei mir war es nicht so. Und deswegen habe ich, als ich meine Jacke gestrickt habe, das diesmal doch probiert mit den German Showdrows, also mit den ganz normalen, mit der deutschen Art und Weise, verkürzte Reihen zu stricken, nämlich indem man eben die letzte Masche, an die man kommt, indem man die abhebt und dann so weit zieht, bis die zwei Maschenschenkel vorne liegen, und das dann so abzustricken. Und da habe ich dann keine Linie gehabt, wie es jetzt bei den Wickelmaschen der Fall war, aber dafür hatte ich dann tatsächlich Löcher. Das war so ein bisschen frustrierend und da wusste ich erstmal nicht weiter. Und dann bin ich auf die Idee gekommen, doch einfach mal das Gleiche auszuprobieren wie mit dem Halsausschnitt. Und also habe dann einfach nochmal komplett geribbelt. Und dann war das sowieso so, dass der Rand am Armausschnitt sehr, sehr locker und ausgeleiert war. Und ich glaube, das liegt halt auch daran, wie gesagt, dass das Vorder- und Rückenteil im Lace-Muster sind. Also ich habe zwar immer eine Randmasche noch extra dazu gemacht, aber eben auch nur eine. Und ich glaube, mit so einem Lochmuster ist es dann einfach zu viel Belastung für die Randmasche und es war sehr, sehr ausgeleiert. Also habe ich einfach die Häkelnadel genommen und habe einmal nochmal um den Armausschnitt komplett rumgehäkelt. Also ich habe wirklich aus jeder Randmasche eine Masche herausgehäkelt und habe das in Kettenmaschen einmal geschlossen. Und dann bin ich nochmal hingegangen und habe mit der Stricknadel mit einer ganz, ganz kleinen Größe, also mit einer Nadel 2,25 mm war das, dass es schön dünn und fein ist, und habe da eben meine Armausschnittmaschen aufgenommen. Es ist super geworden, es ist super ordentlich und schön geworden. Ich denke, was auch dabei geholfen hat, ist einmal, dass die Stricknadel, die ich verwendet habe, um das aufzunehmen, ist eine Tiago-Nadel. Ich mache sonst eigentlich echt nicht gern Produktwerbung, das halte ich echt für überflüssig, weil ich denke, jeder hat da seine eigene Einstellung dazu. Aber ich muss sagen, was echt toll ist, ist, wenn man für solche Geschichten wie Maschenaufnahmen echt eine Nadel hat, die eine sehr lange und dünne Spitze hat. Weil da erwischt man den Faden in aller Regel sehr, sehr gut und sehr schnell. Und wie gesagt, es entstehen eben keine Löcher beim Maschenaufnehmen, weil das alles nicht so ausgeleiert wird. Ich habe sogar, als ich um den Armausschnitt rumgehäkelt habe, auch eine Häkelnadel mit der Stärke 2 mm verwendet. Ich wollte erst eine dickere nehmen, aber irgendwie bin ich da nicht ordentlich in die Randmaschen gekommen. Dann habe ich es mal mit einer 2 mm Nadel probiert. Und ja, es ist tatsächlich, man würde meinen, ne, wenn man mit so einer dünnen Häkelnadel und im Armausschnitt rumhäkelt, dass das irgendwie Falten schlagen würde oder dass das irgendwie mega unelastisch wäre, ist es aber nicht. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich letzten Endes wirklich mit der Stricknadel wirklich hinterher nur aus jeder zweiten Randmasche eine Masche quasi für meinen Ausschnitt aufgenommen habe. Aber wie gesagt, so sauber hat bei mir bis jetzt noch kein Armausschnitt oder kein Ärmelausschnitt oder keine Armkugel ausgesehen, die ich eben mit verkürzten Reihen gestrickt habe. Ganz toll, kann ich nur empfehlen. Was ich auch empfehlen kann, wenn ihr euch schon mal mit dem Thema beschäftigt habt, eben verkürzte Reihen und Armausschnitt. Ich meine auch gelesen zu haben, ich weiß nicht mehr bei wem. Also es gibt auch Leute, die machen das mit den Wickelmaschen, also die verkürzten Reihen. Und nehmen aber diesen Umschlag, den man macht bei den Wickelmaschen, nicht auf, wenn sie die verkürzten Reihen abstricken. Also das soll angeblich auch ganz toll aussehen. Das habe ich jetzt aber nicht ausprobiert, weil ich das mir bei mir nicht vorstellen kann, bei meiner Art Wickelmaschen zu stricken. Bin ich mir sicher, würde man die Umschläge trotzdem sehen und das würde einen nicht allzu schönen Rand ergeben. Ich bin super zufrieden jetzt mit der Methode. Es ist ordentlich, es ist sauber, es ist fest, es ist stabil. Die Häkelnadel mutiert zu meinem besten Freund, zu meinem allerliebsten Hilfswerkzeug und ja, ich bin froh, dass es so gut geklappt hat. Es ist doch auch schön, wenn ein Experiment endlich mal irgendwie gelingt, wenn man es schon zwei, dreimal ausprobiert hat, oder? Ja. Ja, insofern hoffe ich auch, dass ich vielleicht, wenn ich mich traue, zu experimentieren mit der Knopfblendenleiste oder mit der Knopflochleiste, dass ich vielleicht auch, dass diesmal sogar in meinem ersten Versuch richtig gut klappt, aber das glaube ich nicht. Ich glaube, zwei, drei Anläufe braucht man halt immer, um für irgendwas die Technik zu finden, die für einen am besten selber, also für einen selber am besten stimmt. Und der Weg dahin ist schon manchmal steinig, würde ich sagen. Naja, insofern beschließe ich hiermit das Thema Techniktipps. Ich bin mir sicher, die ein oder andere hat sich auch schon mal damit beschäftigt und hat da nochmal eine gute Rückmeldung dazu. Ich würde mich da immer drüber freuen. Ansonsten freue ich mich ganz dolle, dass ihr bis jetzt durchgehalten habt und hoffe, ihr hattet eine schöne Zeit, als ihr zugehört habt, egal ob das jetzt in der Bahn war, beim Putzen, beim Kochen, beim Kinderhüten, beim Spinnen, Weben, Nähen, Häkeln, im Flugzeug vielleicht, auf dem Weg zum Urlaub, kann ja auch sein. Ich wünsche euch, dass euch euer Strick-Mojo erhalten bleibt und ja, dass ihr viel Spaß an euren Projekten habt. Bis zur nächsten Folge. Ich denke, ich werde in circa 4 Wochen eher wieder aufnehmen. Es wird wahrscheinlich wieder ein bisschen länger dauern. Wenn ihr mir Rückmeldungen hinterlassen wollt, dann könnt ihr das auf meinem Blog machen unter www.fadentext.de. Ansonsten bin ich auf Ravelry in der Gruppe Podcasting auf Deutsch zu finden, wo ich auch einen eigenen Thread habe. Und mein Nickname bei Ravelry ist Lena Strickt.